Und nennt uns Sugar Hill Gang. Wir sind deine Fam, der Grund, warum uns alle kennen. Warum alle bei uns hängen. Wir sind süß, aber kein Problem. Denn mal damit umzugehen, wenn man so süß wie wir sind, yeah. Sind im Club, tanzen und wir singen, yeah. Alle unsere Hits, denn das ist nothing für mich. Ich tanze im Licht und ich schachte auf dich, yeah. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns. Nennt uns Sugar Hill Gang. Wir sind deine Fam, der Grund, warum uns alle kennen. Warum alle bei uns hängen. Wir sind süß, aber kein Problem, denn alle starren mich an, wenn ich einen Raum betrete. Alle starren mich an und ich bitte aus dem Weg. Mach Platz für diese süßen Boys. Alle Leute wollen mich küssen, Boys. Denn nennen wir's, wir sind. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an. Tun Sie die Handschellen weg. Das ist kein Minute bei Leinsperren. Das ist mein gutes Recht, süß zu sein. Was soll das? Mein Leben auf den Kopf gestellt. Du bist der süßeste Arsch der Welt. Hefe für die, bis der Janus brennt. Holy shit. Pink Pistel. Honey, nenn mich Rap Game Princess Tinkerbell. Taxis wie ihr Pummeluft. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an. Wir sind süße, als die Pulli. Sei erlaubt und sie sperren uns an.